Diese Deutung machten sich die Richter des obersten Gerichtshofs zu eigen und erklärten das Gesetz für verfassungswidrig mit der Begründung, die Regierung könne ansonsten in Zukunft ihre Bürger auch dazu zwingen, andere Produkte zu kaufen. Obama wurde dadurch zum Antagonisten dessen, was dem amerikanischen Citoyen am heiligsten ist: Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Als man daraufhin den Affordable Care Act auch noch in Obamacare umbenannte, kam das einem diskursiven Todesurteil für ein sinnvolles Gesetz gleich. Die Republikaner hatten es erfolgreich zu einem Angriff auf die Freiheit umgedeutet und nun trug es auch noch den Namen des von ihnen aufgebauten Antagonisten der Freiheit. Alles, was danach im Gesundheitswesen nicht funktionierte, wurde Obamacare zugeschrieben. George Lakoff, Linguist und ehemaliger Professor für kognitive Wissenschaft und Linguistik in Berkeley, der dieses emblematische Beispiel politischen Framings, wie oben beschrieben, zusammen mit der Sprachwissenschaftlerin Elizabeth Wheeling aufgearbeitet hat, erforscht seit den 1970er Jahren das Feld der bildhaften Sprache und die Bedeutung von Metaphern und Deutungskonstrukten in der politischen Kommunikation. Dabei fand er unter anderem heraus, warum wir beispielsweise sagen, dass Preise steigen, statt etwa, dass sie größer oder schwerer werden. Oder warum wir freundliche Menschen als warmherzig bezeichnen, obwohl ihre Herzen, würde man ihre Temperatur messen, vermutlich nicht wärmer oder kälter wären als das von, sagen wir, Ebenezer Scrooge, dem alten Geizhals aus Charles Dickens berühmter Weihnachtsgeschichte. Lakoff stellte fest, dass unsere Begriffsbildung bei abstrakten Dingen auf neurologischer Ebene bildsprachlich erfolgt, wir also beim Denken Metaphern nutzen, um uns einen Begriff von etwas zu machen, das wir physisch nicht greifen können. Wenn wir etwas nicht verstehen, versuchen wir es mit etwas zu vergleichen, das wir verstehen. Das haben wir in Kapitel 3 gesehen. Wir suchen nach Mustern und schaffen Analogien. So empfinden wir Preise, die ein rein abstraktes, mathematisches Konstrukt sind, kognitiv als etwas, das von unten nach oben steigen kann. Die Zahlen werden in unserer Gedankenwelt zu etwas, das wir aus der räumlichen Welt kennen, wie zum Beispiel ein Wasserpegel, der steigt, wenn mehr Wasser hinzukommt.